Andreas. Hörspiel nach dem gleichnamigen Romanfragment von Hugo von Hofmannsthal. Es hat in unserer Mitte Zauberer und Zauberinnen, aber niemand weiß sie. Ariost. Paul. Die Ankunft. Das geht gut, dachte der junge Herr von Ferschengelder, als der Barkenführer ihm am 12. September 1778 seinen Koffer auf die Steintreppe gestellt hatte und wieder abstieß. Das wird gut. Lässt mich da stehen. Einen Wagen gibt's nicht in Venedig, das weiß ich. Ein Träger, wie käme da einer her? Es ist ein öder Winkel, wo sich die Füchse gute Nacht sagen. Ich kann die Sprache, was ist das weiter? Deswegen machen Sie doch aus mir, was Sie wollen. Wie redet man denn wildfremde Leute an, die in ihren Häusern schlafen? Klopfe ich an und sag: Herr Nachbar. Andreas wusste, er würde es nicht tun. In dem waren Schritte hörbar, scharf und deutlich in der Morgenstille auf dem steinernen Erdboden. Es dauert lange, bis sie näher kommen. Da trat aus einem Gässchen ein Maskierter hervor, wickelte sich fester in seinen Mantel, nahm mit beiden Händen ihn zusammen. Er will quer über den Platz gehen. Andreas tat einen Schritt vor und grüßte. Die Maske lüftete den Hut. Es war ein Mann, der vertrauenswürdig aussah. Nach seinen Bewegungen und Manieren gehört er zu den besten Ständen. Andreas wollte sich beeilen. Es dünkte ihn unartig, einen Herrn, der nach Hause ging, zu dieser Stunde lang aufzuhalten. Er sagte schnell, dass er ein Fremder sei, eben angekommen. Aus Wien, von Villach in Kärnten und über Görz. Sogleich erschien ihm weitschweifig und ungeschickt, dass er die Stationen genannt hatte. Er wurde verlegen und verwirrte sich im Italienisch reden. Der Fremde trat mit einer sehr verbindlichen Bewegung näher. Ganz zu Ihren Diensten. Von dieser Gebärde war vorne der Mantel aufgegangen. Und Andreas sah, dass der höfliche Herr unter dem Mantel im bloßen Hemde war. Darunter nur Schuhe. Ohne Schnallen. Und herabhängende Kniestrümpfe, die die halbe Wade bloßlassen. Ich bitte Sie doch ja, bei der kalten Morgenluft sich nicht aufzuhalten und Ihren Weg nach Hause fortzusetzen. Ich werde schon jemanden finden, der mich nach einem Logierhaus weist oder zu einem Wohnungsvermieter. Der Maskierte schlägt den Mantel fester um die Hüften. Ich habe durchaus keine Eile. Nun weiß er, ich habe sein sonderbares Negligé gesehen. Durch meine alberne Bemerkung von der kalten Morgenluft. Und vor Verlegenheit wurde Andreas ganz heiß, sodass er unwillkürlich auch seinerseits den Reisemantel vorne auseinanderschlug. Indessen der Venezianer aufs Höflichste vorbrachte, dass es ihn besonders freue, einem Untertan der Kaiserin und Königin Maria Theresia einen Dienst zu erweisen. Einem Untertan von Maria Theresia umso mehr, als ich schon mit mehreren Österreichern in Freundschaft stehe, so mit dem Pandurenobersten Baron Reischach und dem Grafen Esterhazy. Diese wohlbekannten Namen, von dem Fremden hier so vertraulich ausgesprochen, flößten Andreas großes Zutrauen ein. Freilich kannte er selbst so große Herren nur vom Namen hören und höchstens vom Sehen, denn er gehörte zum Klein- oder Bagatelladel. Sein Großvater Franz Xaver Ferschengelder war ein Bauernsohn gewesen und als solcher von Josef I. in einer gnädigen Laune in den Adelsstand erhoben worden. Ich habe, was der fremde Kavalier braucht, und das ganz in der Nähe. Es war Andreas ganz unmöglich, etwas Ablehnendes vorzubringen. Die Familie, zu der Sie geführt werden, ist eine gräflich-patrizische. Und sie hat zufällig das Zimmer der ältesten Tochter zu vergeben, die seit einiger Zeit außer Hause wohnt. In dem waren sie auch schon in einer sehr engen Gasse vor einem sehr hohen Hause angelangt, das wohl eine vornehme, aber recht verfallene Hinterseite hatte. Die Fenster, anstatt mit Glasscheiben, sind alle mit Brettern verschlagen. Der Maskierte klopfte ans Tor und rief mehrere Namen. Hoch oben sah eine Alte herunter, fragte nach dem Begehren. Die beiden parlamentieren sehr schnell. Der Graf selbst wäre schon ausgegangen, sagte der Maskierte zu Andreas. Er geht immer so früh aus, um das Nötige für die Küche zu besorgen, aber die Gräfin ist zu Hause. So wird man wegen des Zimmers unterhandeln und auch gleich Leute nach dem zurückgelassenen Gepäck schicken können. Der Riegel am Tor öffnete sich, Sie kamen in einen engen Hof, der voll Wäsche hing, und stiegen eine offene und steile Steintreppe empor. Die Stufen sind ausgetreten wie Schüsseln. Das Haus gefällt mir nicht. Und dass der Herr Graf so früh ausgegangen ist, um das Nötige für die Küche zu besorgen. Aber dass es der Freund der Herren von Reischach und Esterhazy war, der ihn einführte, machte einen hellen Schein über alles und ließ keine Traurigkeit aufkommen. Oben stieß die Treppe an ein ziemlich großes Zimmer, in dem an einem Ende der Herd stand, an dem anderen ein Alkoven abgeteilt war. An dem einzigen Fenster saß ein junges, kaum erwachsenes Mädel auf einem niedrigen Stuhl, und eine nicht mehr junge, aber noch ganz hübsche Frau war bemüht, aus dem schönen Haar des Kindes einen höchst künstlichen Chignon aufzutürmen. Als Andreas und sein Führer das Zimmer betraten und die Hüte abnahmen, stob das Kind laut aufschreiend davon ins Nebenzimmer und ließ Andreas ein mageres Gesicht mit dunklen, reizend gezeichneten Augenbrauen gewahren, indessen der Demaskierte sich an die Frau Gräfin wandte und ihr seinen jungen Freund und Schützling vorstellte. Er redet sie als Cousine an. Es gab ein kurzes Gespräch. Die Dame nannte einen Preis für das Zimmer, den Andreas ohne weiteres zugestand. Er dachte an seine Eltern und den Brief, den er im Kaffeehaus an sie schreiben würde. Vom Mietpreis. 2 Zechinen monatlich. Das war auch nach seinem Gelde nicht viel. Aber was nützte das? Wenn er doch durch eine einzige Torheit in einer einzigen Nacht mehr als die Hälfte seines Reisegeldes eingebüßt hatte. Dies werde ich den Eltern nie eingestehen dürfen. Wozu also prahlen, dass ich sparsam wohne? Er schämte sich vor sich selbst und wollte an die Tage in Kärnten nicht denken. Aber da stand schon das Gesicht des schurkischen Bedienten vor ihm. Und ob er wollte oder nicht, musste er sich an alles erinnern, haarklein und von Anfang an. So kam es über ihn, jeden Tag einmal, früh oder abends. Er hätte sein Gedächtnis verfluchen mögen. Der Bediente Gotthelf. Andreas war wieder in der Herberge Zum Schwert in Villach nach einem scharfen Reisetag und wollte zu Bett gehen. Da, schon auf der Treppe, präsentierte sich mir ein Mensch als Bedienter oder Leibjäger. Andreas, er brauche keinen, reise allein, besorge sich tagsüber sein Pferd selbst, nachts tut das schon der Hausknecht. Der andere drauf lässt mich nicht los, steigt Stufe für Stufe mit, immer quer in Frontstellung bis an die Tür. Tritt dann in der Tür quer auf die Schwelle. Dass sie Andreas nicht zumachen kann. Es wäre nicht schicklich für einen jungen Herrn von Adel ohne Bedienten zu reisen. In Italien gibt das ein miserables Ansehen. Da sind sie höllisch proper in diesem Punkt. Und wie er fast lebenslang nichts anderes getan habe, als mit jungen Herren über Land reiten. Zuletzt mit dem Freiherrn Edmund auf Petzenstein. Früher mit dem Domherrn Graf Lothron. Die wird der Herr von Ferschengelde doch wohl kennen. Wie ich bei diesen als Reisemarschall vorausgereist bin? Selbst einen Bedienten hinter sich, das wäre ein Leben gewesen. Alles bestellt, alles eingerichtet, dass der Herr Graf vor Staunen nicht hat auskönnen. Niemals zuvor so billig gereist. Und immer die besten Quartiere. Wie er das Rosswesen aus dem F verstände, dass er jeden Rosstäuscher übers Ohr hauen könne. Auch einen Ungarischen, das seien die gefingertsten, geschweige einen Deutschen und Wellischen. Und was die persönliche Bedienung beträfe, da sei er Leiblakei und Friseur und Perückenmacher, Kutscher und Jäger und Pikeur, Büchsenspanner. Aber ich habe es mir in den Kopf gesetzt, den Herrn von Ferschengelder zu bedienen. Um herrschaftliches Zutrauen diene ich und nicht um Geld. Hier fuhr er sich mit der Zunge über die feuchte, dicke Lippe wie eine Katze. Nun brachte Andreas hervor, er danke ihm schön für den Dienstwillen, aber er wolle hier keinen Diener nehmen. Ich will hier keinen Diener nehmen. Später vielleicht in Venedig einen Lohnbedienten. Und damit wollte ich die Tür zumachen. Aber der letzte Satz war schon zu viel. Die kleine Vornehmtuerei, die strafte sich. Denn ich hatte nie daran gedacht, in Venedig einen Lakaien zu nehmen. Da spürte der andere am unsicheren Ton, wer in diesem Handel der Stärkere war, und stemmte seinen Fuß gegen die Tür. Ich bin heute zu müde. Morgen Vormittag kann man ja sehen. Jedenfalls ist vorläufig zwischen uns nichts abgemacht. Damit aber drehte er sich den Strick. Denn am anderen Morgen, noch ehe es recht hell und Andreas wach war, stand der Kerl schon an der Tür und meldete, er habe bereits für den gnädigen Herrn bare 5 Gulden verdient, dem Rumpoldin das Prachtpferd um 65 abgehandelt. Dem Rumpoldin das Prachtpferd habe ich um 65 abgehandelt. Es steht unten im Hof und jeder Gulden unter 65, den der Herr von Ferschengelder verlöre, wenn er das Pferd in Venedig losschlüge, der möge mir von meinem Lohn abgezogen werden. Andreas sah schlaftrunken vom Fenster aus ein mageres, aber munteres Pferdchen im Hofe stehen. Da packte ihn die Eitelkeit an, dass es doch was anderes wäre, mit einem Bedienten hinter sich in die Städte und Gasthöfe einzureiten. An dem Pferd kann ich nichts verlieren. Das ist ein gesicherter Handel. Der kurzhalsige, sommersprossige Bursch hat doch nichts weiter als ein handfestes und gewitzigtes Ansehen. Und wenn der Freiherr zu Petzenstein und der Graf Lothron ihn in ihrem Dienste gehabt hatten, so kann er schon nicht der erste Beste sein. Eine unbegrenzte Ehrfurcht vor den Personen des hohen Adels hatte Andreas mit der wienerischen Luft im Elternhaus in der Spiegelgasse eingesogen. So hatte denn Andreas einen Bedienten, der hinter ihm ritt und seinen Mantelsack übergeschnallt hatte, ehe er es recht wusste und wollte. Andreas hatte wollen durchs Tirol hinabreiten, der Bediente aber ihm beschwätzt, im Kärntnerischen zu bleiben. Da seien die Straßen weit besser und die Unterkünfte gar ohne Vergleich. Auch mit den Leuten ist es ein ganz anderes Leben als mit den Tiroler Schädeln. Die kärntnerischen Wirtstöchter und Müllerinnen sind apart. Die rundesten, festesten Busen von ganz Deutschland sind ihre. Das ist doch wie den Polinnen ihre Ersch. Das ist sprichwörtlich. Und Lieder gehen darauf, mehr als eins. Andreas schwieg. Ihm war heiß und kalt neben dem Menschen da, der nicht gar so viel älter war als er. Vielleicht um 5 Jahre. Er wusste nicht, schämte er sich um seinetwillen oder um des anderen Willen? Wenn der wüsste, dass ich noch nie ein Weib hatte, ohne ihre Kleider gesehen, geschweige angerührt, so würde er seinen frechen Spott geben. Dann aber auch hätte Andreas ihn vom Pferd gerissen, wild auf ihn dreingeschlagen, das fühlte er, und das Blut schlug ihm gegen die Augen. Den nächsten Tag ging die Straße bergauf. Das Tal zog sich zusammen. Steilere Abhänge, hoch oben manchmal eine Kirche, ein paar Häuser. Tief drunten ein rauschendes Wasser. Die Wolken waren bewegt, manchmal fuhr ein Sonnenblick wie ein Schwert bis hinab an den Fluss. Zwischen Weide und Haseln leuchteten die Steine fahlweiß auf, das Wasser grün. Dann wieder Dunkelheit, leichter Regen. Nach den ersten 100 Schritt lahmte das frisch gekaufte Pferd. Bald mussten sie Schritt reiten. Sah des Andreas Pferdeskopf trübselig und abgefallen aus, so des Gotthelf Gesicht gedunsen und grimmig. Er zeigte auf einen großen Bauernhof vor ihnen, seitlich der Straße. Dort wird abgesessen. Einen stockkrummen Gaul reite ich keine 100 Schritt weiter. Castel Finazza. Das Gehöft war mehr als stattlich. Ums Ganze lief eine steinerne Mauer im Viereck. An jeder Ecke ein starker Turm, das Tor in Stein gefasst, darüber ein Wappenschild. Das muss ein Herrensitz sein. Sie stiegen ab. Gotthelf nahm die beiden Pferde in die Hand. Den braunen musste er durch das Tor mehr ziehen als führen. Den Fremden wurde ein Stall gewiesen für die Pferde, dem Andreas eine freundliche Stube im Oberstock. Alles in der Art eines wohlhabenden Hauses, wo man nicht verlegen ist, wenn auch ungemeldete Gäste kommen. Der Bauer warf einen Blick auf den kleinen Braunen. Dann trat er hin, sah dem Pferd zwischen den Vorderbeinen durch, sagte nichts. Die beiden Fremden wurden geheißen, gleich zum Mittagstisch zu kommen. Die Stube war stattlich gewölbt. An der Wand ein geschnitzter Heiland am Kreuz, mächtig groß. In der einen Ecke der Tisch. Die Mahlzeit schon aufgetragen, zu oberst die Bäuerin, eine große Frau mit einem geraden Gesicht, aber nicht so schön und freudig wie der Mann. Und daneben die Tochter, so groß wie die Mutter, aber doch noch wie ein Kind. Ebenmäßig die Züge wie die der Mutter, aber alles freudig, bei jedem Atemzug aufleuchtend. An der Mahlzeit, die jetzt kam, würgte Andreas in Erinnerung wie an einem argen Bissen, der doch den Schlund hinunter musste. Die Leute so gut, so zutraulich, das Tischgebet schön vorgesprochen vom Bauer, die Knechte und Mägde bescheiden und ohne Verlegenheit, dazwischen hinein aber der Gotthelf. Wie der Bock im jungen Kraut, frech und oben herab mit seinem Herrn, unflätig und herrisch mit den Knechtsleuten. Ein Hineinfressen, Angeben, Prahlen. Andreas schnürt es die Kehle. Alles, was der Kerl sich vergibt und nach links und rechts sich überhebt mit Frechheit und Ellbogenstieß, geht ihm zehnfach durch den Leib. Er spürt's, als fasse seine Seele jeden der Knechte und Bauer und Bäuerin dazu. Der Bauer scheint ihm so still um die Stirn, der Bäuerin Gesicht streng und hart geworden. Er möchte auf und dem Gotthelf so tun, die Fäuste ums Gesicht schlagen. Dass der blutend zusammenfällt, man ihn aus dem Zimmer schleppen muss, die Füße voraus. Endlich war es soweit, das Danksprüchel gebetet. Wenigstens hieß ich ihn gleich in Stall und nach dem kranken Pferd schauen, zuvor Mantel, Sack und Felleisen auf mein Zimmer tragen und das so scharf und bestimmt, dass der mich erstaunt anschaut und wenn schon mit einem schiefen Maul und bösem Blick, doch sich sogleich aus dem Zimmer hebt. Andreas ging auf seine Stube, kramte im Mantelsack, wollte hinunter nach dem Pferd sehen, wollte es auch sein lassen, nur dass er den Gotthelf nicht zu sehen brauche. Unschlüssig stand er im Torweg. Unter dem ging eine angelehnte Tür, trat das Mädchen Romana hervor, fragte ihn, wo er hinginge. Er wisse es nicht. Mir die Zeit vertreiben. Auch nach dem Pferd sehen müsste ich, ob wir morgen werden abreiten können. Müsst ihr euch die vertreiben? Mir vergeht sie schnell genug, oft ist mir Angst. Sind sie schon im Dorf gewesen? Die Kirche ist gar schön, ich will sie ihnen zeigen. Wenn wir heimkommen, können sie nach dem Pferd sehen. Dem hat ihr Reitknecht unterdessen Umschläge gemacht, von frischem Kuhmist. Dann gingen sie hinten zum Hof hinaus, auf den kleinen Fußweg durch die Wiesen aufwärts. Die Kirche lag seitwärts. Sie waren eingetreten, sprachen leise. Romana zeigte ihm alles. Die Kanzel mit pausbackigen Engeln, die aus silbernen Trompeten bliesen, ihren Platz und der Eltern und Geschwister, die waren in der vordersten Bank. Und seitlich der Bank ein metallenes Schildchen. Darauf stand Vorrecht des Geschlechts Finazza. Nun weiß ich den Namen. Zu einer anderen Seite traten sie aus der Kirche hinaus. Da war man auf dem Kirchhof. Hier liegen meine kleinen Geschwister. Gott hab sie selig. Andreas schauderte in sich, dass sie so früh hatten hinweg müssen. Keiner hat auch nur ein Jahr hier geweilt. Der eine nur einen Sommer, einen Herbst gelebt. Hierum liegen lauter meinige Verwandte, sagt sie und sieht mit den leuchtenden braunen Augen über die Gräber. Es ist ihr Wohl, hier zu sein. Wie ihr Wohl ist, bei Tisch zwischen Vater und Mutter zu sitzen und den Löffel in den wohlgeformten Mund zu führen. Sie schaute, wo Andreas hinsah. Ihr Blick konnte so fest sein wie der eines Tieres und den Blick eines anderen, wo der hinschweifte, gleichsam nehmen. Wie einer mit zwei Fingern schnell und sicher eine laufende Blindschleiche fasst. In der Kirchenmauer hinter den Finazzergräbern war ein großer rötlicher Grabstein eingelassen. Darauf die Gestalt eines Ritters, gewappnet von Kopf zu Fuß, den Helm im Arm, zu seinen Füßen ein kleiner Hund, so lebendig als schliefe er nur, dessen Pfoten rührten an ein Wappenschild. Das ist unser Urahn. Derselbig ist ein Ritter gewesen und von Welschtirol hierher angesessen. So seid ihr adelig. Und das Wappen, das ob der Sonnenuhr ans Haus gemalt ist, ist euer? Schon. Daheim ist im Buch alles abgemalt. Das ist aus der Zeit vom Kaiser Maximilian I. Das kann ich Ihnen zeigen. Daheim zeigte sie ihm das Buch. Und ihre Freude war groß. Sie drehte Blatt für ihn um. Schauen Sie jetzt das. Der Fisch. Und ließ ihm Zeit. Der Fisch sieht zornig aus wie eine frisch gefangene Forelle. Der Bock ist arg. Dann brachte sie ein anderes, dickes Buch. Da waren die Höllenstrafen verzeichnet. Die Martern der Verdammten waren angeordnet nach den 7 Todsünden, alles in Kupfern. Sie erklärte die Bilder und wie jede Strafe aus der Sünde genau hervorgehe. Sie wusste alles und sprach alles aus, ohne Arg und ohne Umschweif. Es war, als schaute ich in einen Kristall, in dem lag die ganze Welt, aber in innerer Unschuld und Reinheit. Sie saßen dann daheim miteinander in der großen Stube auf der Bank. Da horchte Romana auf, als könnte sie durch die Wand hören. Jetzt sind die Geißen zurück. Kommen Sie anschauen. Sie zeigte Andreas die bösartigste und die gutherzigste, die langhaarigste und die am meisten Milch gab. Die Geißen kannten sie und kamen willig zu ihr. An der Mauer dort war ein grasiger Fleck, das Mädchen legte sich flink auf den Boden, so stand eine Geiß sogleich über ihr, sie trinken lassen und wollte nicht ungesogen von ihr fort. Bis Romana hinter einen Leiterwagen sprang und Andreas bei der Hand mitzog. Die Geiß fand nicht den Weg und meckerte kläglich hinter ihr drein. Indem stiegen Romana und Andreas in dem einen Turm, der gegens Gebirge hinstand, die Wendeltreppe empor. Oben war ein kleines, rundes Gemach. Da hockte auf einer Stange ein Adler. Über sein versteintes Gesicht, in dem die Augen wie erstorben lagen, flog ein Licht. Er hob in matter Freude die Schwingen und hüpfte zur Seite. Romana setzte sich zu ihm und legte eine Hand auf seinen Hals. Den hat der Großvater heimgebracht, noch fast nackt. Adlerhorst ausnehmen, das ist dem Großvater sein Sach gewesen. Sonst habe er nichts getrieben, aber oft weit reiten. Dann herumsteigen, Horst aufspüren, wo im Gewänd die Leute von dort aufbieten, Senner und Jäger, die längsten Kirchleitern aneinander binden lassen, hinauf und ein Nest ausnehmen oder an einem Strick sich herablassen, Kirchturm tief. Das sei sein Sach gewesen. Und schöne Frauen heiraten. Das hat er 4-mal getan und nach jeder Tod allemal eine noch schönere und allemal aus der Blutsfreundschaft. Denn, hat er gesagt, übers Finazzersche Blut geht mir nichts. In dem waren sie über den Hof gegangen. Neben der Hoftür war eine Holzbank in der Mauer. Dort zog sie ihn hin und hieß ihn neben sie setzen. Andreas weiß wunderbar, wie das Mädchen so ungehemmt alles zu ihm redete. Als ob ich ihr Bruder wäre. Indessen war Abend geworden. Das graue Gewölk auf einer Seite aufs Gebirg herabgesunken, auf der anderen Seite eine durchdringende Helligkeit und Reinheit. Einzelne goldene Flocken da und dort, wie goldene Federn am Himmel. Alles in Bewegung auf dem dunkelblauen Himmel. Der Tümpel mit den aufgeregten Enden wie sprühendes Feuer und Gold. Der Efeu drüben an der Mauer der Kapelle wie Smaragd. Aus dem glitt ein Zaunschlüpfer oder Rotkehlchen hervor, überschlug sich mit einem süßen Laut in der webenden Luft. Der Hahn und die Henne glänzten wie indische Vögel. Das Schönste waren Romanas Lippen. Durchsichtig wie pures Blut. Und ihre eifrig arglosen Reden kamen dazwischen heraus wie eine Feuerluft, in der ihre Seele hervorschlug. Zugleich aus den braunen Augen ein Aufleuchten bei jedem Wort. Auf einmal sah Andreas drüben im Haus, in einem ausgebauchten Fenster im Oberstock, die Mutter stehen und auf sie herabschauen. Er sagte es zu Romana. Durchs bleigefasste Fenster schien ihm das Gesicht der Frau trüb und streng. Wir müssen jetzt aufstehen und ins Haus gehen. Die Mutter wird dich brauchen oder sie will nicht, dass wir so beisammen hier sitzen. Romana nickte nur froh und frei, zog ihn an der Hand. Bleiben Sie sitzen. Die Mutter nickte dazu und ging vom Fenster weg. Das war Andreas fast unbegreiflich. Er wusste nichts anderes gegenüber Eltern und Respektspersonen als gezwungenes und ängstliches Betragen. Er konnte nicht denken, dass der Mutter ein solcher freier Umgang anders als missfällig wäre. wenn sie es schon nicht ausspräche. Ich muss jetzt doch nach dem Pferde sehen. Als sie in den Stall kamen, hockte die junge Magd bei einem Feuer. Ihr Haar hing in Strähnen über die erhitzten Backen. Der Bediente mehr auf ihr als neben ihr. Als Andreas eintrat und Romana hinter ihm, nahm der Lümmel mit Not eine manierliche Stellung an. Trag den Mantelsack, der noch im Stroh liegt, gleich auf mein Zimmer. Und das Felleisen auch. Schon gut. Erst muss das da fertig sein. Das wird ein Trank, der kann ein krankes Ross gesund und einen gesunden Hund krank machen. Was ist mit dem Pferd? Was soll sein? Morgen früh ist er gesund und abgeritten wird. Andreas nahm den Mantelsack und tat, als hätte er vergessen, was er dem Burschen anbefohlen hatte. Er grübelte selbst, vor wem er so tat. Vor sich, vor dem Kerl oder vor Romana? Diese ging hinter ihm drein die Treppe hinauf. Er ließ die Stubentür hinter sich offen. Das Mädchen trat herein. Sie trug das Felleisen und legte es auf den Tisch. Das ist meiner Großmutter ihr Bett, darin hat sie Kindbett gehalten. Ich weiß nicht, ob es für sie die Länge haben wird, ist gar kurz. Schief und querschlafen ist kein Schlafen. Das meinige ist lang und breit. Hätten zwei Platz. Flink schwang sie die großen, leichten Glieder in das Bett und lag der Länge nach darin und berührte mit der Fußspitze nur leise das untere Bettholz. Andreas war über sie gebeugt. So fröhlich und arglos lag sie unter mir, wie sie sich auch unter die Geiß hingestreckt hatte. Ich sah auf ihren halboffenen Mund. Sie streckte die Arme nach mir aus und zog mich leise an sich, dass meine Lippen die ihren berührten. Er hob sich auf. Es durchfuhr ihn, dass es der erste Kuss in seinem Leben war. Sie ließ ihn und zog ihn wieder sanft zu sich. Und nahm und gab wieder einen Kuss. Und dann auf die gleiche Weise zum dritten und vierten Mal. Der Wind bewegte die Tür. Mir war es, als habe ein bleigraues Gesicht hereingeschaut. Er ging hin, trat auf den Gang hinaus. Da war niemand. Romana kam gleich hinter ihm drein. Er ging die Treppe hinunter, ohne ein Wort zu sprechen, sie ebenso hinter ihm her, ganz leicht und unbeschwert. Unten stand ihr Vater. Sie lief zutraulich zu ihm hin, lehnte sich an ihn. Der schöne Mann stand neben dem großen Kind wie ein Bräutigam. Andreas ging nach dem Stall, als hätte er dort wichtig zu tun. Oha! Und gleich sprudelte Gotthelfs Rede vom feuchten Mund. Das ist ein prächtiges Mensch. Die hilft fleißig das Pferd kurieren. Die ist auch nicht von hier, sondern aus dem Unterland und hat die Bauersleute alle im Sack. Ja, so ist das eben in Kärnten. Das ist ein Leben. Da sind sie schon mit 15 keine Jungfrauen mehr. Da lässt das Großbauerntochter ihre Kammertür ebenso gern unverriegelt wie die Kuhmagd die ihre. Heute dem, morgen jenem. So kommt dann jeder auf seine Rechnung. Dem Andreas war eine Hitze in der Brust und stieg gewaltsam die Kehle herauf. Aber keine Rede löste sich ihm von der Zunge. Ich hätte dem mit der Faust aufs Maul schlagen wollen. Warum tat er es nicht? Der andere spürte was und trat einen halben Schritt zurück. Aber Andreas war es wie im Traum. Seine Augäpfel zitterten. Ich sah Romana im Hemd, im Finstern auf ihrem reinen Bett sitzen, die nackten Füße hinaufgezogen und auf die Klinke schauen. Sie hatte mir ihre Kammertür gezeigt und dass daneben ein leeres Zimmer war und von ihrem Bett geredet. Das alles ging vor ihm hin wie ein Bergnebel. Unwillkürlich kehrte er dem Kerl nun den Rücken. Beim Nachtmahl war es Andreas wie nie im Leben. Alles wie zerstückt. Das Dunkel und das Licht, die Gesichter und die Hände. Die Stimme schien ihm so fremd und ihm war wie einem Träumenden, der aus dem Traum spricht. Später war Andreas allein in seinem Zimmer. Er stand am Tisch, schnürte an seinem Mantelsack herum. Er horchte auf die Geräusche im Haus. Die Reitstiefel hatte er ausgezogen. Er wusste nicht, auf was er wartete. Und wusste es doch. Und stand auf einmal draußen im Gang vor einer Zimmertür. Er hielt den Atem an. Zwei Menschen, die beisammen im Bett liegen, sprechen miteinander gedämpft und zutraulich. Andreas schlich sich fort. Jetzt zog es ihn erst recht zu Romanas Tür, unwiderstehlich, aber anders als früher. Alles war auseinandergetreten in Dunkel und Licht. Er sagte sich, das ist einmal mein Haus. Mein Haus. Meine Frau. So liege ich neben ihr und rede von unseren Kindern. Sie erwartet mich für viele unschuldige, feurige Umarmungen und ein heimliches Verlöbnis. Er ging mit sicheren, schnellen Schritten bis zu der Tür. Sie war nur angelehnt, gab seinem Druck lautlos nach. Sie sitzt wachend im Dunkeln, glüht vor Erwartung. Er stand schon mitten im Zimmer. Da merkte er, sie regte sich nicht. Ihr Atem ging so lautlos, dass er den seinigen anhalten musste, in gespanntem Horchen und nicht wusste, ob sie wach war oder schlief. Sein Schatten lag wie festgewurzelt auf dem Fußboden. Fast hätte er vor Ungeduld den Namen geflüstert. Kam dann keine Antwort, sie mit Küssen geweckt. Da durchfuhr es ihn wie ein kaltes Messer. In einem anderen Bett, über das ein großer Schrank schwarzen Schatten warf, regte sich ein anderer Schläfer, seufzte auf, suchte eine andere Stelle. Der Kopf kam dem Mondlicht nahe. Weiße, gesträhnte Haare. Es war die alte Magd, die Ausgeberin. Nun musste er hinaus. Zwischen jedem Schritt und dem nächsten lag eine endlose Zeit. Betrogen ging er leise, wie träumend, den langen mondhellen Gang hinweg in seine Stube. Schließlich fing die Müdigkeit an. Andere Vorstellungen drängten sich dazwischen. Und lauter widerwärtige und ängstliche. Es mochte Mitternacht vorüber sein. Er sank in einen wüsten Traum und aus einem in den anderen. Dabei floh Romana vor ihm, in seltsamen, halb bäuerischen, halb städtischen Kleidern, bloßfüßig unterm schwarz gefältelten Brokatrock, und es war in Wien, in der menschenbelebten Spiegelgasse, ganz nahe dem Haus seiner Eltern, und vor der Tür, durch die er jetzt Romana nach musste, ein Wesen, und setzte sich gegen ihn in Bewegung. Es war die Katze, der er einmal mit einer Wagendeichsel das Rückgrat abgeschlagen hat und die so lange nicht hatte sterben können. So war sie noch nicht gestorben, nach so vielen Jahren. Er sieht den Gang der Jahre, in dem er vor sich den Vater grau, dann weiß werden sieht und der Mutter Gesicht schlaffer und immer bleicher werden. Kriechend mit gebrochenem Kreuz wie eine Schlange kommt die Katze ihm entgegen. Und er fürchtet über alles ihre Miene, wenn sie ihn ansieht. Es hilft nichts. Ich muss über sie weg. Den schweren linken Fuß hebt er mit unsäglicher Qual über das Tier, dessen Rücken in Windungen unaufhörlich auf und nieder geht. Da trifft ihn der Blick des verdrehten Katzenkopfes von unten. Die Rundheit des Katzenkopfes aus einem zugleich katzenhaften und hündischen Gesicht, erfüllt mit Wollust und Todesqual in grässlicher Vermischung. Er will schreien. In dem schreit es auch drin im Zimmer. Er muss sich durch den Wandschrank winden, der voll von den Kleidern der Eltern ist. Immer grässlicher schreit es drin, wie ein lebendes Wesen, das ein Mörder abtut. Es ist Romana. Und ich kann ihr nicht helfen. Es sind der abgetragenen Kleider zu viel. Die Kleider von den vielen Jahren, die nicht weggegeben worden sind. Schweißtriefend windet er sich durch. Mit klopfendem Herzen lag er wach in seinem Bett. Es war schon halb hell, aber noch vor Tag. Unruhe war im Haus. Türen gingen. Im Hof war ein Geräusch von laufenden und einander zurufenden Menschen. Da setzte der Schrei aufs Neue ein, der seine träumende Seele aus der Tiefe des Traums an das fahle Licht emporgezogen hatte. Andreas war aus dem Bett und zog sich an, aber dabei war ihm zumut wie einem Verurteilten, den das Pochen des Henkers geweckt hat. Ihm war, als habe er etwas Schweres begangen, und nun komme alles ans Licht. Er lief die Treppe hinab, der Stimme nach. Auf der Schwelle zur Kammer blieb er stehen. Rauch und ein Gestank von Angebranntem schlug mir entgegen. An den Bettpfosten war eine fast nackte Weibsperson gebunden, aus deren Mund die unaufhörlichen gellenden Klagen oder Anklagen hervorbrachen, mit einem Klang wie aus der höllischen Verdammnis. Der Bauer war um die Tobende, die Bäuerin halb angekleidet, der Altknecht schnitt mit dem Taschenmesser den verknoteten Strick durch, der ihre Fußknöchel mit dem Bett verband, die Handfesseln schon durchschnitten und ein Knebel lagen auf der Erde. Die Obermagd goss Wasser aus einem Krug auf die glosende Matratze und die hinteren verkohlten Bettpfosten und trat die glimmenden Funken in dem Stroh und Reisig aus, das vor dem Bett aufgehäuft war. An einer anderen Stelle war das Zimmer unmenschlich verunreinigt. Nun erkannte Andreas in der schreienden Gebundenen die junge Magd, die sich gestern mit seinem Bedienten gemein gemacht hatte. Und nun ahnte er einen grässlichen Zusammenhang, dass es ihn heiß und kalt überlief. Das Schreien ließ nach. Der Zuspruch der Bauern und der Bäuerin schien allmählich auf das vor Angst halb wahnsinnige Geschöpf zu wirken. Das verschwollene Gesicht nahm einen menschlicheren Ausdruck an. Endlich brachen sich die Worte durch das Schreien und Heulen hindurch, damit ein strafender Gott es höre. Sie so angebunden und vor ihren sehenden Augen das Feuer angemacht und dann hinausgegangen und sie von außen eingeregelt und noch durchs Fenster auf sie hereingegrinst und ihrer in ihrer Todesangst gespottet. Hinein mischte sie flehentliche Bitten, ihr die schwere Sünde zu verzeihen. Ein Name wurde nicht genannt. Aber Andreas wusste nur zu gut, von wem die Rede war. Traumartig, als hätte er nun hier gesehen, was er wollte, ging er durch die Knechte und Mägde durch, die ihm stillschweigend Platz machten. Da stand hinter allen in einer Türnische geduckt Romana, halb angezogen, mit bloßen Füßen und zitternd, fast so, wie ich sie im Traum gesehen habe. Als sie mich gewahr wurde, nahm ihr Gesicht den Ausdruck maßlosen Schreckens an. Andreas trat in den Stall. Ein junger Knecht war leise hinter ihm dreingegangen, vielleicht aus Misstrauen, um ihn zu beobachten. Der Stand, worin gestern Andreas Fuchs gestanden hatte, war leer. Der Braun stand auf den Beinen und sah jämmerlich drein. Hat der Gotthelf sonst noch was angestellt? Derzeit scheint's nicht. Es sind ihm unsere etliche nach, aber sein Pferd ist wohl das Schnellere und er mag leicht 2 Stunden Vorsprung haben. Das Sprichwort »Wie der Herr, so der Knecht« fiel ihm ein. Und blitzschnell die Umkehrung, dass er wie vom Blut übergossen vor dem ehrlichen Gesicht des Burschen dastand. Der Braun da ist auch bei uns gestohlen. Der Herr Finatze hat's gleich gewusst. Aber er hat's ihnen vorerst nicht sagen wollen. Der Fuhrmann kam erst den nächsten Abend. Und so verbrachte Andreas noch 2 Tage auf dem Finatzerhof. Der 3. und 4. Tag in Kärnten. Es war ihm schlimm, dass er dem Bauer nach dieser Sache noch zur Last legen musste. Ihm war zumut wie einem Gefangenen. Er schlich im Haus herum, die Leute gingen ihrer Arbeit nach, auf ihn achtete niemand. Den Bauern sah er von Weitem durchs Fenster aufsitzen und wegreiten. Die Bäuerin kam ihm nicht zu Gesicht. Er ging aus dem Haus und die Wiese hinan hinterm Gehöft. Die Wolken hängen regungslos ins Tal hinein. Alles ist trüb und schwer. Öde, wie am Ende der Welt. Ich weiß nicht, wohin gehen. Er wollte sich ein anderes Wetter denken. Und doch war ich gestern hier so glücklich. Er wollte sich Romanas Gesicht hervorrufen, konnte es nicht und ließ es auch gleich sein. So etwas kann nur dir passieren, hörte er die Stimme seines Vaters sagen, so scharf und deutlich, als wäre es außer ihm. Die Stimme sagte es noch einmal. Er blieb stehen. Er wollte sich dagegen auflehnen. Warum weiß ich selbst, dass mir das hat passieren müssen? Zwischen diesem dumpfen Grübeln zählte er die Ausgaben der 4 Reisetage von Wien bis Villach zusammen. Das 2. Pferd, die Verzehrung, der gestohlene Betrag. In Zechinen ist es dürftig genug. Aber in venezianischen Dublonen gar so bettelhaft, dass er verzagt stehen blieb und vor sich hin sann, ob er umkehren sollte oder weiterreisen. Nachdem, wie ihm zumute war, wäre er umgekehrt. Aber das würden die Eltern nicht vergeben. Der Abend war eingefallen ohne einen Streifen Rot am Himmel, ohne irgendein Zeichen, in dem die Schönheit der wechselnden Tageszeit sich auswirkt. An den hängenden Wolken trat ein ödes, schwärzliches Dunkel hervor, und es fing aus der Nebelluft still auf den Daliegenden zu regnen an. Ihn fror. Er hob sich auf und ging hinab. In seinem Traum der gleichen Nacht schien die Sonne. Er ging tiefer und tiefer in den hohen Wald hinein und fand Romana. Ich rief sie an. Romana, siehst du mich? Oh ja, freilich, sagte sie mit einem sonderbaren Blick. Weißt du, ich weiß nicht, wo der Hund begraben liegt. Mir war seltsam. Ich musste lachen über ihre Rede. Ich wollte zu ihr, da war sie verschwunden. Verzweifelnd stürzte er in den Wald. Da kam sie ihm entgegen, zwischen zwei schönen Ahornbäumen. Fröhlich und freundlich, als wäre nichts geschehen. Ihre Augen leuchteten seltsam, ihre nackten Füße glänzten auf dem Moos und der Saum ihres Rockes war nass. »Was bist denn du für eine?« rief ich ihr staunend entgegen. »So eine halt«, sagt sie und hält mir den Mund hin. »Nein, so eine«, ruft sie, wie ich sie umfassen will, und schlägt mit dem Rechen nach mir. Es gab einen scharfen, hellen Schlag wie gegen eine Glasscheibe. Andreas fuhr auf und war wach. Er wusste, dass er geträumt hatte. Aber die Wahrheit in dem Traum durchfuhr ihn mit Glück bis in die letzte Ader. Romanas innerstes Wesen hatte sich ihm angekündigt mit einem Leben, das über der Wirklichkeit war. In mir oder außer mir, ich kann sie nicht verlieren. Alle Schwere ist weggeblasen. Er trat in die Welt zurück wie ein Seliger. Er lief ans Fenster. Da war ein Sprung in der Scheibe. Im Fensterrahmen liegt ein toter Vogel. Ich gehe langsam zurück, den Vogel in der Hand, den ich auf mein Kopfkissen lege. Der kleine Leichnam. Ich hätte leicht dem Tier das Leben zurückgeben können, wenn ich es nur an mein Herz genommen hätte. Er war glücklich. Als er aus seiner träumenden Entrücktheit hervorstieg, war es hoch am Tag und hell. Im Haus war alles geschäftig. Er ging hinunter, ließ sich ein Stück Brot geben und trank am Brunnen. Er strich im Haus herum. Niemand beachtete ihn. Wo er ging und stand, war ihm wohl. Seine Seele hatte einen Mittelpunkt. Nachmittags kam der Fuhrmann. Er war bereit, ihn mitzunehmen. Drei neue Bekanntschaften. Die Ziehung der Lotterie ist genau eine Woche nach Maria Geburt, also muss am Abend vorher der Altar geliefert sein. Fehlt das Geringste, so wird ihm ein halber Silberdukaten abgezogen. Als Andreas zu seinen Hausleuten herunterkam, fand er das Mädchen Justina in eifrigem Handel mit einem kleinen Mann in mittleren Jahren, dessen Gesicht durch eine fast halbmondförmig gekrümmte Nase ein verwegenes und besonderes Aussehen erhielt und der in einem baumwollenen Schnupftuch etwas in der Hand trug, wovon das Zimmer mit Fischgeruch erfüllt war. Genau wie einen frohen Leichnamsaltar will ich's haben. Vorne eine Draperie mit Girlanden. Und in die Mitte, zwischen frischen Blumenarrangements, kommt die Urne, aus der die Lose gezogen werden. Und lassen Sie mir Ihr Ausgabenbuch da. Ich werde es durchsehen. Der Alte entfernte sich, als Andreas eintrat. Da sind Sie ja. Ihr Gepäck liegt schon unten. Zorzi wird Leute holen, die es heraufschaffen. Dann wird er Ihnen ein gutes Kaffeehaus zeigen und Sie, wenn Sie wollen, zu meiner Schwester Nina begleiten, die sich sehr freuen wird, Ihre Bekanntschaft zu machen. Zu solchen Diensten ist er gut, setzte Justina hinzu. Im Übrigen aber ist es durchaus nicht nötig, dass Sie gleich Ihren Vertrauten aus ihm machen. Das ist übrigens Ihre Sache. Es gibt allerlei Menschen auf der Welt und jeder muss sehen, wie er sich durchfindet. Ich sage, man muss die Welt nehmen, wie sie ist. Justina lief zum Herd, sah in der Röhre nach, begoss den Braten. Ein paar Kleidungsstücke verschwanden in einem großen Schrank. Sie jagte die Katze vom Speisebrett und besorgte einen Vogel, der im Fenster hing. Eines wollte ich Ihnen auch sagen. Ich weiß nicht, ob Sie eine größere Summe Geldes bei sich haben oder einen Brief an Ihren Bankier. Geben Sie es einem Geschäftsfreund oder wen immer Sie hier in der Stadt kennen zum Aufheben. Nicht, als ob es unehrliche Leute im Hause gäbe, aber ich will keine Verantwortung haben. Ich habe genug zu tun, das Haus in Ordnung zu halten, meine zwei Brüder zu unterrichten und für meinen Vater zu sorgen, denn meine Mutter ist meist auswärts beschäftigt. Auch können Sie denken, dass mir die Vorbereitung für die Lotterie Mühe und Denken genug kostet. Wie leicht beleidigt man... Sie müssen entschuldigen, dass es uns nicht möglich ist, Ihnen ein Los anzubieten, obwohl Sie bei uns wohnen. Aber Sie sind ein Fremder und in einem solchen Punkt sind unsere Protektoren sehr genau. Aber was kann das Sie interessieren, mich über mich reden zu hören? Dazu sind Sie nicht nach Venedig gekommen. Gehen Sie hinunter. Zorzi wird unten stehen und auf Sie warten. Und als Andreas die Treppe hinabging, sagte der Maler Zorzi, der unten stand, als hätte er erraten, womit sich Andreas Gedanken beschäftigten, ist sie nicht eine allerliebste kleine Frau? Aber was hat es mit der Lotterie auf sich? Wer gibt die Preise aus und was hat die Familie damit zu schaffen? Es sieht ja aus, als wären sie selbst die Veranstalter. Das sind sie auch. Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Die Lotterie geht in einem kleinen Kreise von vornehmen und reichen Herren vor sich. Und der erste Preis ist die Kleine selbst. Wie sie selbst? Nun, ihre Jungfernschaft, wenn Sie ein anderes Wort wollen. Sie ist ein gutes Geschöpf und hat sich in den Kopf gesetzt, ihren Leuten aus dem Elend zu helfen. Sie sollten hören, wie schön sie über die Sache redet und welche Mühe sie sich mit der Subskription gegeben hat. Denn bei ihr muss alles nett und ordentlich zugehen. Ein großer Herr, ein alter Gönner der Familie, hat das Protektorat übernommen. Es ist der Patrizier Herr Sacramoso, der zuletzt Gouverneur von Korfu war. Ein Los kostet nicht weniger als 24 Zechinen. Und es ist kein Name auf die Subskriptionsliste gesetzt worden, der nicht von Herrn Sacramoso gebilligt worden wäre. Andreas war plötzlich heftig errötet, sodass die Sehkraft seiner Augen durch ein Flimmern geschwächt war und er über einen zertretenen Paradeisapfel, der vor seinen Füßen lag, fast ausgeglitten wäre. Der andere sah ihn im Gehen von der Seite an. Eine solche Sache kann sich nur im Kreis von vornehmen Leuten abspielen und die den Anstand haben, nichts davon verlauten zu lassen. Andernfalls würde die Behörde sich dreinmischen. So wird von den hiesigen Herren nicht gern ein Fremder in eine Verabredung dieser Art hineingezogen. Wenn Ihnen aber sehr viel daran liegt, so will ich mir Mühe geben. Und vielleicht kann ich Ihnen indirekt ein Los verschaffen. Ich meine, in der Weise, dass einer der Subskribenten Ihnen gegen eine Abfindung, die nicht wenig sein wird, seine Hoffnung abtritt, ohne dass Ihr Name genannt wird. Sie waren auf einem freien Platz angekommen. Vor einer kleinen Kaffeeboutique standen im Freien hölzerne Tischchen und Strohstühle. An einem schrieb ein Herr, der ganz in Schwarz gekleidet war, Briefe. Zorzi schob die Schokolade an sich, die Andreas für ihn hatte kommen lassen. Andreas beschäftigte die Erscheinung des schreibenden Herrn. Es war ein überlanger, schmaler Körper, der sich schreibend über das kleine Tischchen bog, unter welchem die langen Beine keinen Platz fanden als durch Bescheidenheit. Überlange Arme, die sich notdürftig unterbringen konnten. Überlange Finger, die den schlechten, ächzenden Federkiel führten. Die Stellung war unbequem und beinahe lächerlich. Aber nichts hätte das Wesen dieses Mannes schöner enthüllen können als diese Unbequemlichkeit. Und wie er sie ertrug, besiegte, ihrer nicht gewahr wurde. Er schrieb hastig. Die Zugluft zerrte an dem Blatt, er hätte müssen ungeduldig sein und doch war eine Beherrschung in allen seinen Gliedern. Eine, so seltsam das Wort klingen mag, Verbindlichkeit gegen die toten Gegenstände, die ihm so mangelhaft zu Dienst standen. Ein Hinwegsehen über die Unbequemlichkeit der Lage, das unvergleichlich war. Ein starker Luftzug warf eines der Blätter zu Andreas hinüber. Andreas fuhr auf und beeilte sich, dem Fremden das Blatt zu reichen, der sich selbst ohne Hast seitlich gebückt hatte, mit einer halben Neigung das Gereichte in Empfang nahm, wobei Andreas der Blick seiner dunklen Augen traf. Die sind schön, obwohl sie in einem Gesicht sitzen, das niemand für schön halten kann. Der Kopf ist bei weitem zu klein für die Gestalt. Und die gelbliche, etwas leidende Miene so seltsam verzogen, dass einem der ungereimte Gedanke an das vertrocknete Gesicht einer toten Kröte durch den Sinn fährt, die mich irgendeinmal an einem Wegrain angeblickt hatte. Andreas hätte mögen viel von diesem Manne wissen. Aber gerade nichts durchzort sie, der sich zu mir herüberlehnt. Ich werde Ihnen sagen, wer das ist, sobald er weggegangen ist. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Er ist der Bruder eben des großen Herrn, den ich Ihnen vorhin als Protektor der Familie, bei der Sie wohnen, genannt habe. Sie verstehen mich als den, unter dessen Ägide die Lotterie vor sich geht. Es ist ein Malteser. Zorzi hielt aber sogleich inne, als der Schreibende den Kopf hob. Er trägt aber, wie Sie sehen, auf seinen Kleidern nicht das Kreuz, das zu tragen er nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet ist. Er hat große Reisen gemacht. Man sagt, er sei im Innersten von Ostindien oder gar an der chinesischen Mauer gewesen und soll nach den Reden der einen im Dienst der Jesuiten stehen, nach den anderen nicht viel anderes als ein Freimaurer sein. Einen Augenblick sah der Malteser auf und nickte im Aufstehen, den Brief verschließend, einem jungen Burschen zu, der nun vorsprang und mit einer Verbeugung den Brief in Empfang nahm und damit abging, indessen der Ritter sich nach der anderen Seite entfernte. Als er um die Ecke verschwunden war, schien Andreas der Platz verödet. Zorzi bückte sich und brachte unter dem Tisch ein gefaltetes Briefblatt hervor. Da hat uns der Wind etwas von der Korrespondenz des Herrn Ritter Sacramoso unter die Füße geworfen. Entschuldigen Sie mich für einen Augenblick, ich will ihm sein Eigentum nachtragen. Lassen Sie mich es ihm zurückgeben. Ihm war, als hätte seine Zunge es aus eigener Macht gesagt. Und schon hatte er das Blatt angefasst und lief in einem engen Gässchen hinter dem Malteser drein. Es war mehr als Grazie. Eine wahre, unnachahmliche Vornehmheit, mit der der Ritter ihn anhörte und das Blatt entgegennahm, und Andreas glaubte niemals eine wunderbarere Übereinstimmung zwischen der Haltung eines Menschen und dem Klang seiner Stimme wahrgenommen zu haben. Die Worte »Sie sind sehr freundlich, mein Herr« kamen deutsch und in der besten Aussprache von seinen Lippen. Sein herzenswarmes und zugleich seelenvolles Gesicht schien eine tiefe, aus der Seele dringende Freundlichkeit auszudrücken. »Sie sind sehr freundlich, mein Herr.« In der Spanne eines Augenblickes fühlte ich mich mit Wohlwollen empfangen, in eine jede Fieber seines Wesens erhöhende Atmosphäre aufgenommen und wieder verabschiedet. Er stand vor dem Fremden wie entseelt. Sein Körper kam ihm plump und seine Haltung bäurisch vor. Aber jedes Glied seines Körpers wusste um jedes Glied und führte das Bild der Hohen in nachlässiger Bestimmtheit, in herablassender Verbindlichkeit sich leicht gegen ihn neigenden Gestalt ins Innere, wie eine Flamme auf Flamme bebte. Andreas ging zurück. »Habe ich den schon früher gesehen? Wie könnte mir sonst das Bild im Augenblick so tief eingedrückt sein? Von mir selbst kann ich über ihn erfahren.« Wie staunte er aber, als er einen schnell und leicht ihm nacheilenden Schritt mehr fühlte als hörte, der kein anderer als der des Maltesers sein konnte, als er sich eingeholt sah und ihm mit der gleichen einnehmenden Stimme in der verbindlichsten Weise bedeutet wurde, er müsse sich geirrt haben. »Sie müssen sich geirrt haben. Der Brief, den Sie so gütig waren, mir zu geben, ist weder von meiner Hand, mein Herr, noch ist er an mich gerichtet. Er muss Ihnen selbst gehören. Jedenfalls muss ich Sie bitten, darüber zu verfügen.« Andreas war verlegen und verwirrt. Er errötete über eine unbeherrschte Gebärde seiner Hände, die schon nach dem Briefblatt wieder gegriffen hatten. Umso entschiedener beteuerte er nun, dass der Brief ganz sicher nicht ihm gehöre, er in keiner Weise darüber zu verfügen habe. Die Miene, mit welcher der Malteser sich sogleich zufrieden gab, war mehr die des Mannes, der sich unter keiner Bedingung aufdrängt, als die eines von einem Irrtum Überzeugten. Und der unmerkliche Schimmer eines Lächelns überflog sein Gesicht oder nur seine Augen, als er nochmals mit Verbindlichkeit grüßte und sich abkehrte. »Es ist Zeit«, rief Zorzi. »Es ist Zeit, wenn Sie wünschen, die schöne Nina heute kennenzulernen. Sie wird auf sein und, wenn wir Glück haben, noch keinen Besuch bei sich haben. Später fährt sie aus oder sie hat einen ihrer Freunde zu Tisch.« »Nun«, sagte er im Gehen, »haben Sie die Bekanntschaft des Ritters Sacramoso gemacht?« »Denken Sie, der Narr schreibt täglich 2 und 3 solche Briefe von 10 Seiten an ein und dieselbe Person. Und dabei sieht er sie fast jeden Tag und ist trotz allem, glaube ich, nicht einmal ihr Liebhaber. Denn sie ist eine Halbnarrin und liegt entweder krank im Bett oder auf ihren Knien in irgendeiner Kirche. Sie hat weder einen Mann noch einen Verwandten. Der Ritter ist der einzige Mensch, der zu ihr kommt. Und da sie nicht unter Leute geht, hat er nicht einmal den Spaß davon, für ihren Kavalier zu gelten. Dabei versteckt er aber die Geschichte vor jedermann, als ginge es um ein junges Mädchen oder eine Nonne. Wie kommen Sie dazu, die Geheimnisse aller Leute zu wissen? Ach, man erfährt allerlei, gab der andere zurück. Mit dem gleichen Lachen, das Andreas schon so missfallen hatte, und ließ sich auf weiter nichts ein. Aber hier ist das Haus. Wir gehen einfach hinauf. Oder warten Sie lieber eine Minute. Ich springe hinauf und sehe, wie es steht und ob man Sie vorlassen will. Es verging nun eine Spanne Zeit, deren Dauer Andreas nicht hätte mit Sicherheit bestimmen können. Vielleicht blieb der Maler nur so lange aus, als es natürlicherweise bedurfte, um die Treppen hinaufzusteigen, sich selbst anmelden zu lassen und einen Besuch anzukündigen. Vielleicht hatte man ihn oben warten lassen und es verfloss eine viel längere Zeit. Andreas entfernte sich ein paar Schritte von dem Haus, durch dessen Tür Zorzi verschwunden war, und ging bis ans Ende der ziemlich engen Gasse. Sie endete in einem Schwibbogen. Unter diesem aber führte seltsamerweise eine Steinbrücke über einen Kanal auf einen kleinen, eiförmigen Platz hinüber, auf dem eine kleine Kirche stand. Andreas ging wieder zurück und war ärgerlich, dass er nun schon nach wenigen Minuten unter den ziemlich einfachen und gleichartigen Häusern das Richtige nicht wiedererkennen konnte. Die Tür des einen, dunkelgrün, mit einem bronzenen Türklopfer in Gestalt eines Delfins, schien ihm die zu sein, durch welche Zorzi verschwunden war, doch war die Tür geschlossen. Und Andreas meinte, jenen noch vor sich zu sehen, wie er durch eine offene Tür in einen Hausflur trat. Immerhin war keine Gefahr, dass wir einander verfehlten, wenn ich nochmals bis an die Brücke vorging und den kleinen Platz mit der Kirche in Augenschein nahm. Gasse und Platz waren völlig menschenleer. Man musste einen Schritt hören, geschweige einen Ruf oder wiederholte Rufe, wenn Zorzi mich suchte. So überschritt er die Brücke. Unter ihr hing auf dem dunklen Wasser eine kleine angebundene Barke. Nirgend war ein Mensch zu sehen oder zu hören. Der ganze kleine Platz hatte etwas Verlorenes und Verlassenes. Die Kirche war aus Backsteinen, niedrig und alt. Vorn, gegen den Platz zu, hatte sie einen Aufgang, der wenig zu ihr passte. Über breiten Stufen trug eine Kolonnade aus weißem Marmor einen antiken Giebel mit einer Inschrift. An den lateinischen Worten waren einzelne der vergoldeten Buchstaben groß. Andreas versuchte, sich daraus eine Jahreszahl zusammenzusetzen. Als er die Augen wieder senkte, stand in beträchtlicher Entfernung von ihm seitlich neben der Kirche eine Frau, die ihn ansah. Ich konnte mir nicht recht erklären, wo sie hergekommen war. Aus einer Seitentür der Kirche konnte sie wohl nicht hervorgetreten sein, denn sie stand so, als wolle sie vielmehr auf die Kirche zu und wäre unschlüssig oder wie erschrocken über meine Gegenwart stehen geblieben. Tritte eines den Platz überschreitenden oder herankommenden hatte er nicht gehört. und er fand sich nachdenkend, ob sie zu ihrer anständigen, einfachen Tracht Hausschuhe trug, die ihre Schritte lautlos gemacht hatten, und er verwunderte sich selbst, dass ihn dieser Gedanke beschäftigte. Denn es war doch nichts weiter als eine anscheinend junge Frau aus den bescheidenen Ständen mit dem schwarzen Tuch über Kopf und Schultern, aus deren ziemlich blassem, aber wie es schien, recht hübschem Gesicht zwei dunkle Augen, allerdings mit sonderbarer, wenn die Entfernung von immerhin 30 Schritten nicht trug, ängstlicher Spannung und verwandt auf mich Fremden gerichtet waren. Mit der gleichen Spannung, das fühlte er. Ob er sich nun das Ansehen gab, die Kapitelle der korinthischen Säulen zu betrachten, oder ob er den Blick erwiderte. Immerhin war kein Grund, hier zu verharren. Und schon setzte ich den Fuß auf die unterste Steintreppe und war nun aus dem Gesichtsfeld der Stehenden verschwunden. Aber als er den schweren Vorhang hebend in die Kirche eintrat, so war die Frau zu gleicher Zeit durch eine Seitentür eingetreten und ging auf einen Betstuhl zu, der vorn gegen den Altar zustand. Denn nun kam von ihr für Andreas der bestimmte Eindruck, es handle sich um eine durch eine Krankheit, sei es am Leibe, sei es an der Seele, bedrückte Frauensperson, welche hier im Gebete Linderung ihrer Leiden suche. Ich wünschte jetzt nichts anderes, als die Kirche so leise als möglich wieder zu verlassen. Denn es schien mir, die Frau sehe sich manchmal ängstlich nach mir um, als nach einem ungewünschten Zeugen oder Störer ihrer schmerzvollen Einsamkeit. Nun war in der Kirche, verglichen mit dem Platz, auf dem der grelle Sonnenschein lag, halbdunkel. Auch hing in der kühlen, eingeschlossenen Luft noch ein wenig Weihrauchduft. Und Andreas hielt seinen Blick, da er um alles nicht beobachten, sondern nur den Raum verlassen wollte, sicher nicht völlig scharf, nicht spähend, auf die Betende gerichtet. Aber abgesehen davon, das ist sicher, er hätte geschworen, sie habe sich nun mit gerungenen, flehentlich erhobenen Händen nicht gegen den Altar, sondern nirgend anders als gegen ihn hingewandt, ja sich auf ihn zuzubewegen gestrebt. Mit einer Hemmung aber, als wäre ihr Körper von den Hüften hinab mit schweren Ketten umwunden. Zugleich glaubte ich ein Stöhnen, wenn auch leise, doch außer jeder Sinnestäuschung deutlich gehört zu haben. Im nächsten Augenblick freilich musste er, wenn nicht die Gebärde, so doch jeden Bezug auf seine Person als Einbildung ansehen. Denn die Fremde war nun wieder in den Betstuhl zusammengesunken und blieb völlig still. Er tat lautlos die wenigen Schritte, die ihn vom Ausgang trennten. Und ich bestrebte mich, den Vorhang so wenig zu heben, dass kein Strahl vom grellen Licht hineindringend die heilige Dämmerung, in welcher ich die Bekümmerte zurückließ, verstörte. Dabei ging mein Blick unwillkürlich noch zum Betstuhl zurück. Und was er nun wahrnahm, erstaunte ihn freilich so, dass er in den Falten des Vorhangs selbst und atemlos stehen blieb. Dort sitzt jetzt genau an der gleichen Stelle eine andere Person. Sitzt nicht mehr, sondern ist im Betstuhl aufgestanden, kehrt dem Altar den Rücken und späht auf mich hinüber, duckt sich nach vorn und sieht sich dann wieder verstohlen nach mir um. In ihrem Anzug unterschied sich diese Person nicht allzu sehr von der früheren, welche sich mit einer fast unbegreiflichen Schnelle und Lautlosigkeit entfernt haben musste. Auch die neue trägt sich in den gleichen bescheidenen dunklen Farben. So hatte Andreas auf dem Wege die kleinen Bürgersfrauen und Mädchen in einer anständigen Gleichförmigkeit sich kleiden sehen. Aber diese hier hatte kein Kopftuch. Ihr schwarzes Haar hing in Locken zu Seiten des Gesichtes. Und ihr Gehaben war von der Art, dass es nicht möglich war, sie mit dem gedrückten und bekümmerten Wesen zu verwechseln, dessen Platz sie plötzlich und geräuschlos eingenommen hatte. Es war etwas Freches und fast Kindisches in der Art, wie sie sich mehrmals unwillig umblickte und dann geduckt über die Schulter die Wirkung ihres zornigen Umblickens ausspähte. Sie konnte ebenso im Sinn haben, einen Neugierigen fortzuscheuchen, als einen Gleichgültigen neugierig zu machen. Als ich mich nun wirklich wegwandte, um zu gehen, so war mir, sie habe hinter meinem Rücken her mit offenen Armen mir zugewunken. Als Andreas wieder auf den Platz heraustrat, sah er zu seiner Erleichterung, dass die Brücke frei war. Er ging in das Gässchen zurück und fragte sich, ob er nicht doch in dessen Zorzis Heraustreten versäumt habe und dieser ihn nicht etwa in der Richtung, aus welcher sie gekommen waren, suchen gegangen sei. Ein reinliches Haus neben dem mit dem messingen Türklopfer schien ihm nun das Richtige, weil hier die Tür offen stand. Ich trat ein, wollte an irgendeiner Tür im Erdgeschoss klopfen und nach Nina fragen, dann selbst hinaufgehen und mich nach dem Verbleib des Malers erkundigen. Dieses alles tat er umso rascher, als ihm gewesen war, als habe etwa vom zweiten Haus nach Überschreiten der Brücke an sich ein leichter Schritt und die Bewegung eines Kleides wieder an seine Fersen geheftet. Vom Hausflur führte die Treppe nach oben, doch ließ Andreas diese noch unbetreten und trat in den Hof, nach der Wohnung des Hausmeisters oder sonst ein Lebendwesen zu suchen. Der Hof war klein, zwischen Mauern und in eine ziemliche Höhe ganz mit Weinlaub überrankt. Die schönsten reifen Trauben von einer dunkelrötlichen Sorte hingen herein. Starke Holzpfeiler stützten das lebendige Dach. An einen derselben war ein Nagel geschlagen, an welchem ein Vogelbauer hing. An einer Stelle war in dem Rebendach eine Lücke, groß genug, um ein Kind durchklettern zu lassen. Von hier aus fiel der Abglanz des strahlenden Droben herein und die schöne Form der Weinblätter zeichnete sich scharf auf dem Ziegelboden ab. Der nicht große Raum, halb Saal, halb Garten, war erfüllt von lauer Wärme und Traubenduft und tiefer Stille, dass man das ruhelose Hüpfen des Vogels hörte, der unbekümmert von einer Sprosse zur anderen sprang. Plötzlich fuhr der zutrauliche Vogel in jähem Schreck gegen eine Seite seines Käfigs. Die Tragbalken wankten, das Rebendach schütterte, die Öffnung hatte sich jäh verfinstert und es blickte in Manneshöhe über Andreas Kopf ein menschliches Gesicht herein. Schwarze Augen, an denen das Weiße blitzend hervortritt, starren von oben in meinen Blick. Ein Mund, halb offen vor Anstrengung, Erregung. Dunkle Locken dringen zu einer Seite zwischen den Trauben herab. Das ganze blasse Gesicht drückt eine wilde Gespanntheit aus und eine augenblickliche, fast kindisch unverhohlene Befriedigung. Der Körper liegt irgendwie über dem leichten Lattendach. Vielleicht hängen die Füße an einem Haken der Mauer, die Fingerspitzen an dem Ende eines der Pfeiler. Nun veränderte sich der Ausdruck des Gesichtes in einer rätselhaften Weise. Mit einer unendlichen Teilnahme, ja Liebe, ruhten die Augen auf Andreas. Die eine Hand drang durch das Blattwerk, als wollte sie meinen Kopf erreichen, mein Haar streicheln. Die vier Finger waren an der Spitze blutig. Die Hand erreichte Andreas nicht. Ein Blutstropfen fiel auf seine Stirn. Das Gesicht droben erblasste. Ich falle, rief der Mund. Die unsägliche Anstrengung hatte nur diesen einen Augenblick erkauft. Das blasse Gesicht reißt sich weg. Der leichte Körper schnellt nach oben, gleitet dann über die Mauer zurück. Wie er jenseits den Boden erreichte, konnte Andreas nicht mehr hören. Er lief schon nach vorne, der Rätselhaften den Weg abzuschneiden. Das Haus zur Rechten müsste sein. Entweder sie kommt dort heraus oder sie verbirgt sich in dem Hof, in welchen sie hinabgesprungen ist. Er stand vor der Haustür. Es war die mit dem Delfin. Sie war verschlossen und gab seinem Druck nicht nach. Schon hob er den Türklopfer, da glaubte er drinnen Schritte zu hören, die sich näherten. Sein Herz pochte. Man müsste es durch die Tür hören. Ihm war zumute wie kaum je im Leben. Zum ersten Mal bezog sich ein unerklärliches, aus jeder Ordnung heraustretend auf ihn. Er fühlte, er werde sich nie über dieses Geheimnis beruhigen können. Er sah das Mädchen die kahle Mauer emporklimmen, mit den Spitzen der Finger sich in den Fugen emporreißen, um zu ihm zu gelangen. Er sah sie mit blutigen Händen in einen Winkel des Hofes gedrückt, vor ihm fliehen wollen. Ihr nach. Weiter reichten seine Gedanken nicht. Ein schneller Schritt, der auf die Tür zuging, raubte ihm fast die Besinnung. Wohin wollen Sie? Die Tür ging auf. Es war Zorzi, der vor ihm stand. In den Hof, lassen Sie mich. Sagen Sie mir um alles in der Welt, wen habe ich gesehen? Das Haus hat keinen Hof. Hier stößt ihm eine Feuermauer entgegen, dahinter fließt der Kanal und daran grenzt der Garten des Redemptoristenklosters. Andreas begriff nichts. Die Lokalität verwirrte sich ihm. Er erzählte und sah, dass er nichts erzählen konnte. Dass er das Entscheidende an dem, was er erlebt hatte, nicht zu erzählen verstand. Lassen Sie jetzt Ihre Verkleidete, Ihr kletterndes Mannweib. In Venedig werden Ihnen noch ganz andere Dinge begegnen. Und kommen Sie schnell zu Nina. Sie erwartet Sie. Was da oben wieder passiert ist, das lässt sich gar nicht sagen. Der Herzog von Campo Sagrado, Ihr Protektor, hat in einem Anfall von Wut und Eifersucht einen seltenen Vogel, den ihr der jüdische Verehrer Herr Dalle Torre tags zuvor geschickt hatte, lebendig in den Mund gesteckt und den Kopf abgebissen. Den ungarischen Hauptmann hat er, auf den er Ninas wegen einen Verdacht hatte, halb tot prügeln lassen. Und zwar, wie es scheint, aus Versehen. Kurz, es geht alles drunter und drüber. Das ist gerade der richtige Augenblick, wo bei ihr immer ein Ankömmling sein Glück macht. Die Treppe war eng und dunkel. Bei jeder Bewegung glaubte, hoffte Andreas, die Unbekannte irgendwo hervortreten zu sehen. Noch oben vor Ninas Tür erwartete er, sie würde vorüberhuschen. Der Gegenwart einer ältlichen Person, die ihn und Sorzi oben in ein dunkles Vorzimmer einließ, wurde er sich kaum bewusst und stand in einem freundlichen, hellen Zimmer. Sie fanden Fräulein Nina auf einem Sofa in einer sehr bequemen und hübschen Stellung. Alles an ihr war hell und von einer allerliebsten zarten Rundheit. Ihr Haar war hellblond wie verblichenes Gold und sie trug es ungepudert. Ein Bild ohne Rahmen lehnte verkehrt an der Wand. Durch die Leinwand lief ein Schnitt wie von einem Messer. Zorzi nahm es vom Boden auf und besah es kopfschüttelnd. »Wie finden Sie übrigens die Ähnlichkeit?«, fragte er und hielt Andreas, der sich zu Ninas Füßen auf ein Taburett niedergesetzt hatte, das Gemälde hin. Das Bild war, was ein grobes Auge sprechend ähnlich finden mochte. Es waren Ninas Züge, aber kalt, gemein. Ihre leicht nach oben gekrümmten Brauen waren darum so reizend, weil sie in einem fast zu weichen Gesichtchen saßen. Ihren Hals hätte ein strenger Beurteiler zu wenig schlank finden können. Aber wie der Kopf auf ihm saß, gab es ein bezauberndes, ich weiß nicht was, von frauenhafter Hilflosigkeit. Auf dem Porträt waren die Augenbrauen von einer gemeinen Bestimmtheit. Der Hals, den der Messerstich durchschnitt, üppig und dirnenhaft. Die Augen hafteten mit frechem, kaltem Feuer auf dem Beschauer. Es war eines von jenen peinlichen Porträts, von denen man sagen kann, dass sie das Inventarium eines Gesichtes enthalten, aber die Seele des Malers verraten. Andreas wandelte ein innerlicher Schauder an. Räum es mir aus den Augen! Es erinnert mich nur an Ärger und Brutalität. Ich werde ein zweites machen und es nicht in der venezianischen Art, sondern in der flämischen untermalen. Es wird noch besser werden. Und ich werde es mir von den beiden Herren zweimal bezahlen lassen. Ich müsste ein Vieh sein, wenn es mir nicht gelingen sollte, es mir von beiden bezahlen zu lassen. Nun, wie finden Sie es? Fragte Nina, als der Maler mit seinem Werk verschwunden war. Ich finde es recht ähnlich und recht hässlich. Da machen Sie mir ein schönes Kompliment. Nun sind Sie erst einen Augenblick bei mir und haben mir schon etwas Unfreundliches gesagt. Meinen Sie denn auch, dass den Männern Ihre größere Kraft, Ihr schärferer Verstand, Ihre stärkere Stimme nur gegeben sind, um uns armen Weibern das Leben schwer zu machen? So meine ich es nicht. Wenn ich Sie malen sollte, so käme ein anderes Bild heraus. Das dürfen Sie mir glauben. Er sagte es und hätte gern viel mehr gesagt, denn Nina schien ihm unsäglich reizend. Aber der Gedanke, dass Zorzi jeden Augenblick wieder ins Zimmer treten werde, machte ihn befangen und er schwieg. Vielleicht habe ich genug gesagt, aber ich weiß es nicht. Denn es kommt nicht auf die Worte an, sondern auf einen Ton, einen Blick. Nina sah wie zerstreut über ihn hin. Auf ihrer Oberlippe, die geschwungen ist wie ihre Augenbrauen und gleichsam, wie in etwas, das kommen wird, ergeben schwebt die Andeutung eines Lächelns und scheint auf einen Kuss zu warten. Andreas neigte sich unbewusst vor und sah benommen auf diese halboffenen Lippen. Das Bauernmädchen Romana tauchte herauf, um sich gleich wieder in Luft aufzulösen. Mit Romana könnte es mein Himmel sein. Andreas sah durchs Fenster und gewahrte unter sich einen hübschen kleinen Dachgarten. Auf einer flachen Terrasse stehen Orangen in Kübeln. Lilien und Rosen wachsen aus hölzernen Behältern und Kletterrosen bilden einen Gang und eine kleine Laube. Ein kleiner Feigenbaum in der Mitte trägt sogar einige reife Früchte. Gehört der Garten Ihnen? Er gehört nicht mir. Wie gerne möchte ich ihn mieten, aber ich kann den geldgierigen Leuten nicht so viel geben, als sie haben wollen. Hätte ich ihn, so ließ ich ein Bassin und einen kleinen Springbrunnen machen und eine Laterne in die Laube. Andreas sah sich bei den Nachbarsleuten eintreten, das Geld für die Miete auf den Tisch zählen. Ich sah mich dann mit dem Mietskontrakt zu Fräulein Nina zurückkommen. Ich gab die Anordnung, das Gitter um den Dachgarten zu erhöhen. Kletterrosen und Winden liefen an leichten Stäben aufwärts und machten den kleinen Raum wie ein lebendes Zimmer, in das von oben die Sterne hereinblickten. Der leichte Nachtwind trat spielend hindurch, die zudringlichen Blicke der Nachbarn waren abgehalten. Auf kleinen Tischchen standen Früchte in Schalen, zwischen Lichtern unter Glasglocken. Nina lag in einem leichten Umhang auf einem Sofa. Fast so, wie sie wirklich vor ihm lag. Aber wie anders stand er dort vor ihr. Traumartig fühlte er jenes andere selbst. Ich war kein zufälliger Besuch, den jedes Knarren einer Tür aufschreckte, dem eine ungewisse zerstreute Viertelstunde zugewiesen war. Ich war der berechtigte Freund, der Herr dieses Zaubergartens und der Herr seiner Herrin. Er verlor sich in ein unbestimmtes Gefühl von Beglückung, als schlüge der Ton einer Äolsharfe durch ihn hindurch. Er wusste nicht, wie wenig es eines solchen Umweges bedurfte, ja, dass der nächste Moment ihm vielleicht das Glück geschenkt hätte. Was haben Sie? Woran denken Sie? Die Stimme zog ihn ins Bewusstsein zurück. Ihm fiel ein, dass man von dem Dachgarten aus hinabschauen können müsste auf jenes Dach aus Weinlaub, das sich von einer Feuermauer zur anderen spannte, auf den Kanal, der sich zwischen jenem Hof und dem Garten des Redemptoristenklosters hinzog. Der Gedanke an seine Unbekannte fiel ihn an, aber wie ein Schreck. Dieses Wesen ist in der Welt. Darin liegt etwas, das unentfliehbar ist. Die Brust wurde ihm enger. Ihm war, als müsse er Schutz suchen. Er trat ins Zimmer zurück. Er stützte sich auf die Lehne des Sofas und beugte sich über Nina. Ihre Oberlippe, die zart gekrümmt ist wie ihre Augenbrauen, hebt sich in leichtem Erstaunen nach oben. Ich habe daran gedacht, dass ich in Ihren früheren Zimmern wohne und dass ich allein dort wohne und dass Sie hier wohnen. Aber die Worte wurden ihm schwer. Er wäre gerne vor ihr niedergekniet und hätte seinen Kopf in ihren Schoß gelegt. Aber er sagte alles und insbesondere den letzten Satz in einem kalten und beinahe finsteren Ton, denn er glaubte, dass eine Frau alles erraten müsse, was in ihm vorging. Wenn ich nun hart und spöttisch von jener Nina auf dem Bild spreche, so musste sie wissen, dass eine andere mir näher und er ihr näher war, als ich mit Worten sagen ließ. Und dass alles an ihm bereit war, die Umstände herbeizuführen, deren Nichtvorhandensein er hart und trocken hervorhob. Seine Hand hatte ohne Verwegenheit, ja ohne Hoffnung, Ninas Hand erfasst, die reizend ohne Magerkeit und zart war, ohne klein zu sein. Sie ließ sie ihm. Ja, er glaubte zu fühlen, wie sich die Finger mit einem leisen, beharrenden Druck um die seinigen zusammenschlossen. Ihr Blick verschleierte sich und das Innere ihrer blauen Augen schien dunkler zu werden. Die Ahnung eines Lächelns lag noch auf ihrer Oberlippe, aber ein vergehendes, beinahe angstvolles Lächeln schien einen Kuss dorthin zu rufen. Nichts konnte ihn tiefer und jäher erschrecken als diese Zeichen, die einen anderen vielleicht kühn, ja frech gemacht hätten. Er war verwirrt über die Maßen. Wie kann ich fassen, was so einfach und so nahe ist? Er dachte nicht an die, über die er gebeugt war, sondern an ihr Leben. Blitzschnell sah er die Mutter, den Vater, die Schwester, die Brüder. Ich sah den jähzornigen Herzog wie aus der Kulisse um das Sofa auftauchen, den blutigen Kopf eines Papageien in der Hand. Daneben schob sich der Kopf eines jüdischen Verehrers lauernd hindurch. Ich sah aus wie einer der Bedienten, aber ohne Perücke. Und der ungarische Hauptmann, dessen Haar in Zöpfe geflochten war, hob mit wilder Gebärde ein krummes Messer. Reicht meine ganze Barschaft hin, Nina völlig von all diesen Gestalten loszumachen? Vielleicht für eine Woche, für 3 Tage. Und was ist ein einmaliges Geschenk, wenn es mich auch zum Bettler machte? Wo, wie es ihm schien, der Anstand es verlangte, eine Rente auszusetzen, ja, vielleicht eine Wohnung oder gar ein Haus neu einzurichten, Dienerschaft herbeizuschaffen. Zumindest eine Jungfer und Diener. Die Miene des Bedienten Gotthelf grinste ihm entgegen. Der schöne Moment war zerronnen. Er fühlte, dass er Ninas Hand auslassen müsste. Er tat es mit einem sanften Druck. Sie sah ihn an. Ihrem Ausdruck war wieder etwas wie Verwunderung beigemischt, aber kühler als vorhin. Er hatte Abschied genommen und wusste nicht wie und hatte um die Erlaubnis gebeten, wiederzukommen. Ich bitte um Erlaubnis, wiederzukommen. Er glaubte selbst nichts davon, ging durch das Gässchen unter dem Schwibbogen durch über die Brücke nach der Kirche. Der Platz lag menschenleer da, wie vorhin. Unter der Brücke hing regungslos die leere Barke, ein Zeichen, das ihn ermutigte. Er ging wie im Traum und zweifelte eigentlich nicht. Er dachte nichts anderes, als dass die Bekümmerte dasitzen und wie er hereinträte, die Arme angstvoll und wie flehend gegen ihn heben würde. Dann werde ich zurücktreten und wissen, dass in meinem Rücken die andere sich von dem gleichen Betstuhl erhebt, um mir zu folgen. Dies Geheimnisvolle war für ihn nichts Vergangenes, sondern ein Etwas, das sich kreisförmig wiederholte. Und es liegt nur an mir, in den Kreis zurückzutreten, dass es wieder Gegenwart wird. Er trat in die Kirche. Es ist niemand da. Er ging wieder zurück auf den Platz. Er stand auf der Brücke und sah in jedes Haus und fand niemanden. Er entfernte sich, durchstreifte ein paar Gassen, kam nach einer Weile wieder auf den Platz zurück, trat durch die Seitentür in die Kirche, ging durch den Schwibbogen zurück und fand niemanden. Andreas. Hörspiel nach dem gleichnamigen Romanfragment von Hugo von Hofmannsthal. Die Rollen und ihre Sprecherinnen und Sprecher: Erzähler Karl Markowitsch, Andreas von Ferschengelder, Tillmann Tuppi, Gotthelf, Lukas Watzl, Romana Finazza, Maresi Riegner, Knecht, Christoph Luser, Maskierter, Johannes Zirner, Justina, Safira Robens, Nina, Lilith Hessle, Zorzi, Markus Hering, An- und Absage, Isabelle Dömé, sowie als Special Guest Branko Samarowski. Musiker: Violine Adam Woodward, Klavier Orlando Bass, Electronics Dietmar Wiesner, Ton und Technik Christian Eickhoff, Anna Kunzio, Manuel Radinger, Alexander Kolb und Manfred Seiler. Besetzung: Nana Rademacher und Stefanie Zussner. Assistenz: Alexandra Wimmer. Komposition: Kathy Milliken, Dietmar Wiesner. Hörspielbearbeitung: Manfred Hess, Ruthard Stäblein. Regie: Ulrich Lampen. Produktion SWR ORF 2024 mit freundlicher Unterstützung des Freien Hochstiftes Frankfurt am Main. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.